Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum libertären Podcast mit dem Märzrückblick. Es erwartet euch wie immer eine super tolle Sendung mit ganz spannenden Themen. Aber bevor wir dazu kommen, noch kurz etwas zum Thema Feedback. Wir freuen uns über Feedback. Nun, das wisst ihr sicher schon, aber in diesem speziellen Fall geht es um ganz besonderes Feedback und zwar zu unserem Sendungskonzept. Wie ihr vielleicht wisst, haben wir seit dem Dezember-Rückblick ein verändertes Konzept, das einen Themenschwerpunkt vorsieht, dem wir einen Großteil der Sendung widmen, mit ein paar kleineren Beiträgen, meistens vorherrscht Anarchie und ein Denktipp. Im Gegensatz zu früher, wo wir ganz verschiedene Themen bearbeiteten, in aber kleineren Beiträgen, verzichten wir heute meistens auf zum Beispiel den Geschichtspart oder auf weitere Satirebeiträge außerhalb der Woherrscht Anarchie-Rubrik. Und da wollten wir einfach wissen, wie das bei euch ankommt. Seid ihr zufrieden mit dem neuen Konzept? Wünscht ihr euch das alte zurück? Was geht? Ja, ihr könnt euch gerne an uns wenden über unseren Blog auf aradio.blogsport.de, über E-Mail aradio-berlin@riser.net oder auch gerne über Twitter @aradio_berlin. Mit diesem Sound wollen wir euch auf unser Schwerpunktthema diesen Monat einstimmen, nämlich Repression und Rechtsruck, aktuelle Entwicklungen in Deutschland und der Türkei. Wir wollen in Erinnerung rufen, dass auch der deutsche Staat Morde in Kurdistan seit Ewigkeiten unterstützt und die Kriminalisierung kurdischer AktivistInnen und deren UnterstützerInnen im eigenen Interesse mitträgt. Im Gespräch mit Peter Novak werden wir die Entwicklung der türkischen AKP analysieren, genauso wie das deutsch-türkische Verhältnis auf parteipolitischer Ebene und die Bedeutung des Referendums für den politischen Werdegang der Türkei anschauen. Zuvor wenden wir uns noch wenigen Kurznews zu. In Weißrussland hat die Polizei landesweite Proteste mit aller Härte unterdrückt. In dem Video von Euronews vom 25. März, das ihr nun im Hintergrund hört, ist unter anderem zu sehen, wie über 70-jährige Passanten am Kragen gepackt und in Bullenbannen gestopft werden. Insgesamt wurden an diesem Tag hunderte Demonstrantinnen, Journalistinnen und Schaulustige verhaftet. Daraufhin protestierten BerlinerInnen am Dienstag, den 28. März, vor der belarussischen Botschaft am Treptower Park. Ein englischsprachiges Interview aus dem letzten Jahr mit einem ehemaligen anarchistischen Gefangenen aus Belarus über die dortigen Haftbedingungen findet ihr auf unserem Blog. In Spanien ist Nahuel nach 488 Tagen endlich aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Er war Mitglied des mittlerweile nicht mehr existierenden anarchistischen, antispezistischen und veganen Straight-Edge-Kollektivs Madrid SXE, das Opfer von massivster Polizeirepression im Zuge der Operation ICE geworden war. Seit seiner Verhaftung war er mehrmals von einem Hochsicherheitsgefängnis zum anderen verlegt worden, um den Kontakt zu Anwalt und Familie zu erschweren. Die Auflagen seiner Entlassung sind unter anderem, dass er seinen Pass abgeben muss und Spanien nicht verlassen darf. Er muss einen Wohnort und eine Telefonnummer angeben, unter der er jederzeit zu erreichen ist. Das Gericht ist über jeden Wohnortwechsel sofort zu benachrichtigen. Einmal die Woche muss er bei Gericht vorstellig werden. Im März ist übrigens auch der Öko-Anarchist und militante Atomkraftgegner Marco Kamenisch nach über 25 Jahren vorzeitig aus dem Knast in der Schweiz entlassen worden. Währenddessen wurden Monica Caballero und Francisco Solar nach über 3 Jahren in Knästen in Spanien entlassen und nach Chile abgeschoben. Und erst vor kurzem wurde in Spanien eine Frau zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, weil sie auf Social-Media-Netzwerken satirische Anspielungen zum Anschlag auf den Franco-Faschisten Carrero Blanco vor 40 Jahren verbreitet hat. Schöne neue Welt. Knebelgesetz, Ley Mordaza, so wird das neue Repressionsgesetz in Spanien genannt, trifft es eben doch ganz gut. Unter dem Hashtag YoSoyCassandra findet ihr bei Twitter viel mehr Infos zum Fall, sowie witzige Anmerkungen zum tiefen Fall des Carrero Blanco. Die Proteste in Frankreich gegen Polizeigewalt, gegen die Bildungspolitik, gegen den Staat, gehen weiter und erhalten jetzt neuen Auftrieb, nachdem eine Spezialeinheit am 27. März einen 56-jährigen chinesischen Vater von 5 Kindern in seiner Wohnung getötet hat. Links zu den genannten Themen findet ihr auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Und bei dieser Gelegenheit möchten wir uns auch gerne bei dem Blog bodenfrost.wordpress.com bedanken für die tolle Zusammenfassung aller News und Termine für diesen Monat. Und jetzt kommen wir aber tatsächlich zu unserem Fokusthema. In unserem Beitrag möchten wir uns aktuelle Entwicklungen in der Türkei und das Verhältnis zwischen dem türkischen Staat und dem deutschen sowie anderen europäischen Staaten anschauen. Im vergangenen Monat sind da so ein paar Sachen passiert. Momentan läuft in der Türkei sowie in verschiedenen europäischen Staaten, in denen sich Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft aufhalten, ein Wahlkampf der AKP-Regierung für ein Verfassungsreferendum. Im Zuge dessen kam es in den Niederlanden und Deutschland zu Auftritts- und Einreiseverboten türkischer PolitikerInnen, woraufhin der türkische Präsident Erdogan seine europäischen Pendants als Nazis bezeichnete. Daraufhin weitete die deutsche Regierung ihr PKK-Verbot aus. Währenddessen gab es weitere rhetorische Schelten von beiden Seiten, auch im Zuge der Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel, einer von vielen politischen Gefangenen in der Türkei. Auch jährte sich im März der EU-Türkei-Deal, die Waffenlieferungen bleiben unbehelligt, der EU-Beitritt scheint in weiter Ferne und es dauert nicht mehr so lange, dann jährt sich auch der letzte Putschversuch. Und in Berlin wurde im vergangenen Monat eine Person nach § 129b zu 2 Jahren und 4 Monaten für eine unterstellte Zugehörigkeit zur PKK verurteilt. Also, wir nahmen all das zum Anlass, um mal zu schauen, ob wir diesen ganzen Wirrwarr etwas besser verstehen können. Was ist mit diesem Referendum? Wie sieht denn eigentlich dieses Verhältnis, von dem da so oft geredet wird, zwischen dem deutschen und dem türkischen Staat genau aus? Und ändert sich da wirklich was? Und wie entwickelt sich die Situation für oppositionelle Kräfte, die gegen die Autoritären wie Erdogan und seine Vorgänger schon lange kämpfen? Hier in Deutschland und dort in der Türkei. Dazu haben wir mit Peter Nowak gesprochen, welcher zu dem Thema mehrfach publiziert hat. Das ganze Gespräch findet hier nicht ausreichend Platz, aber ihr könnt es in Kürze bei uns nachhören. Wir wollten von ihm unter anderem wissen, was er meint, warum es zu diesen Auftrittsverboten in Europa kam. In all den Ländern, wo das läuft, das ist erstmal natürlich ein Spiel zwischen den Regierungen. Also ich meine, das hat man in Holland ja gemerkt, das war ein Teil des Wahlkampfes und hat sich ja dann auch für die Regierung ausgezahlt. Wobei, wie gesagt, das ist ja auch ein Teil rechter Politik. Und es war ja auch ein Restdruck dort, auch ohne, dass es immer nur auf Wilders und so sieht. Und in Deutschland sieht man das nun mal ganz klar. Da ist jetzt Landtagswahl in Saarland. Auf einmal presst Saarland vor, wo es gar keine Auftritte jetzt geplant waren. Aber die CDU hat jetzt in Umfragen verloren. Sofort wird das genutzt. Also es ist auf jeden Fall erstmal genau, wird in Wahl. Und das wird auch wahrscheinlich in Frankreich ähnlich sein. Es wird überall erstmal, es ist eine Wahlkampftaktik und hat natürlich vor allen Dingen auch zu tun, also ist auf jeden Fall eher eine rechtspopulistische Sache, weil da immer dieser Unterton ist, also dass ja irgendwie Türkei als nicht-christlicher Staat und nicht Teil des christlichen Abendlandes, also das wird schon immer vor allen Dingen mitgedacht und schwingt da auch mit und eine wirkliche Kritik auch an der türkischen Politik müsste natürlich immer auch die überhaupt Machtstrukturen einschließen und es ist da nicht irgendwie mit eingemeinden in so eine Abendlandverteidigungspolitik, wo dann die Türkei als das andere und das Schlimme und sonst wie dargestellt wird, weil dann natürlich immer die eigenen Herrschenden dann ja im Grunde davon profitieren und man dann nur da mitschwimmt. In den Niederlanden sicherten sich die Konservativen mit ihrer Anti-Türkei-Haltung nach den Wahlen die Mehrheit im Parlament. Die Rechtspopulisten kamen auf Platz 2. Ein Modell für CDU und AfD? Die Türkei und die Menschen, die dort wohnen und von dort kommen, als das andere zu konstruieren, war hierzulande auch noch nie schwer. Gleichermaßen kann Erdogan den Nationalismus leichter beschwören, wenn die Stimmung gegenüber Türkischstämmigen in Europa kippt. Das ist ja wie bei all diesen rechten Bewegungen, einschließlich der unterschiedlichen Spielarten der Islamisten, die natürlich am besten gedeihen, also wenn sie selber wenn sie umgeben sind auch von Restregierungen, weil sie natürlich genau also letztlich dieselbe Argumentation haben und genau auf dieser selben Ebene auch fungieren. Somit füttert der Wahlkampf der AKP im Ausland den Rechtsruck hier und Erdogan kann sich nach diesem vereinfachten Ping-Pong-Schema eventuell die Mehrheit für sein Referendum besorgen. Daher also diese Wahlkampfbemühungen im Ausland. Dabei ist diese Form der Kommunikation von Staaten an ihnen zugehörig gesehene Leute nichts Neues. Und da bei Nazis aber auch schon davor, da gab es ja diese ganzen Vereine für das Volkstum im Ausland, in ganz vielen osteuropäischen oder mitteleuropäischen Ländern, war das genauso, dass dann eben Bevölkerungen in der Tschechoslowakei war das ganz stark, aber auch in anderen Ländern dann dazu aufgerufen wurde, das deutsche Bürger zu sehen. Und das haben sie dann ja auch gemacht in 30er Jahren. Und genau das versucht Erdogan natürlich auch. Kommen wir zum besagten Referendum. Doch zuerst sollten wir uns die aktuelle Lage in der Türkei kurz in Erinnerung rufen. Momentan herrscht dort der Ausnahmezustand. Zuletzt wurde er im Januar bis zum 19. April verlängert. Nebenbei, am 16. April soll das Verfassungsreferendum stattfinden. Der Ausnahmezustand ermächtigt Erdogan zur Einschränkung und Aussetzung von Grundrechten, er muss sich generell nicht an die Verfassung halten und Erdogan kann per Dekret direkt regieren. Also hat was von Diktatur. Entsprechend fand seither eine durchgehende Verfolgung oppositioneller sowie unliebsamer Kräfte aus dem eigenen Machtblock statt. Denn die AKP mit Erdogan bildet nur einen Teil der nach Herrschaft strebenden Kräfte und auf seinem Weg an die Spitze mussten andere weggedrängt werden. Wie die dem Kemalismus nahestehenden. Diese stellten vor Erdogans Aufstieg die Vorherrschaft und gehen auf den Staatsgründer Atatürk zurück. Diese Ideologie steht unter anderem für die Trennung von Staat und Religion sowie völkischen Nationalismus. Und ihre von Militärinterventionen geprägte Regierungsgeschichte war alles andere als fern von Unterdrückung. Erdogans Erklärung für den Putschversuch im letzten Jahr, welche der Verhängung des Ausnahmezustands scheinbare Rechtmäßigkeit gab, richtete sich vor allem auf die Gülen-Bewegung. Ein weiteres Element des Machtspiels im türkischen Staat. Doch diese Erzählung wurde von vielen Seiten in Frage gestellt. Und ich denke, dieser Militärputsch vom letzten Jahr war auch nochmal so ein Versuch. Und ich denke, dass, also meiner Meinung nach war das eher nochmal so ein Versuch dieser kemalistischen Elite, die eben jetzt ganz viel Machtpositionen eingebüßt hat, die zurückzuholen. Mhm. Aber das ist eben auch eine wirtschaftliche Sache. Das heißt, das wäre eben auch deswegen fast aussichtslos, weil sie tatsächlich die Wirtschaft so verändert haben und dieser neue Machtblock gerade über diese Bauindustrie und mit ganz viel Geld zum Beispiel aus Saudi-Arabien, aus dem arabischen Raum, da auch so ein neues Wirtschaftskonzept, ein neues kapitalistisches Modell aufgebaut hat, oder mehr oder weniger halt jetzt erstmal so für die, das relativ stabile erstmal so ist, also auf der Herrschaftsoberfläche. Und da wäre dieser Putsch, denke ich, nochmal ein Versuch, das war nochmal so ein Versuch dieser kemalistischen Eliten, also dieser entmachteten kemalistischen Eliten, sie zurückzukommen, weil die ja teilweise auch diese ganzen Prozesse, die dann auch liefen, gab es ja immer so Massenprozesse, da ist ja auch ein ganzer Teil dieser kemalistischen Elite damals abgeurteilt worden. Und das ist, denke ich, das war vor allen Dingen dieser Versuch und die Gülen-Bewegung hatte, das ist ja auch ein Einfluss, aber ich denke, es verhaftet, das ist auch aus dieser kemalistischen Ecke. Und das sind aber beides, also das sind halt natürlich Machtunterschiede innerhalb des herrschenden Blockes, aber was jetzt so die Unterdrückungspolitik und so geht, ist, da war, sind es beide ziemlich einig, also da ist, gibt es kaum Unterschiede. Fest steht, dass mit dem Putschversuch Erdogan per Ausnahmezustand ermächtigt wurde. Nun treffen sich das vorläufige Auslaufen von diesem mit dem Volksentscheid zur Verfassungsänderung. Diese sieht eine Machtkonzentration auf das Amt des, Überraschung, Präsidenten vor. Einerseits sollen die Befugnisse des Ministerpräsidenten und des Ministerrats auf Erdogans Posten übertragen werden, welche damit auch als Staatsorgane verschwinden sollen, und andererseits soll weitere Macht vom Parlament zum Präsidenten wandern. Auch würde Erdogan das Parlament nach Belieben auflösen können und ohne Einfluss anderer Minister- und Universitätsdirektoren ernennen können. Klingt ziemlich übel. Doch dabei ist die aktuelle Verfassung des Landes, sofern es bei Verfassungen möglich wäre, auch nicht besonders toll. Sie geht auf die letzte Militärdiktatur in den 1980er Jahren zurück. Die Generäle hatten halt auch für ihre Nachfolge praktisch so eine Verfassung geschrieben, die eine relativ schwache Regierung vorsah, weil sie halt gehofft haben, dass sie im Hintergrund dann weiterhin eigentlich die Fäden ziehen. Deswegen haben sie dann, als sie dann mehr oder weniger gezwungen auch waren, durch die ganzen Umstände, es ist wieder direkt von der direkten Macht zurückzuziehen, eigentlich außerdem noch die Verfassung, das ist ja oft so, das ist ja in der Teilweise auch oft so gewesen, dass die dann im Grunde die praktisch die Verfassung der Nachfolgeregierungen mitbestimmten und es ist natürlich selber auch Straffreiheit zusicherten und unter anderem eben auch eine relativ schwache Regierung, damit sie selber eben dominieren sind. Und gerade die Erdogan-Block hat natürlich dann relativ schnell, als es da klar war, dass es da durchsetzt, genau da immer das versucht zu ändern und am Anfang auch durchaus auch mit Unterstützung auch von Linken und Liberalen, weil eben genau gesagt wurde, hier diese durch noch von Militärdiktatur praktisch aufoktroyierte Verfassung, dass die eigentlich weggehört. Das haben die natürlich auch am Anfang genutzt. Und da, das hat, deswegen hatte der da eine relative Konsens am Anfang da in dieser Frage auch, bis es dann halt rausstellt, dass ja natürlich das jetzt nur praktisch auf diesen neuen Block die Macht umwälzt, und im Grunde ist dieses Präsidialsystem dann genau dieser I-Punkt, weil im Grunde hat er natürlich schon die Macht und der nutzt das ja auch schon. Ich meine, ist ja im Grunde zur Zeit schon so, dass er im Grunde in dieser Machtfülle auftritt. Er dürfte ja eigentlich nach der jetzigen Verfassung, ist er formal über den Parteien stehen, dürfte gar nicht als AKP-Politiker reden, also er macht das trotzdem. Und es hat auch keine Folgen, weil das zeigt halt die relative Stärke des Machtblocks. Aber es ist natürlich auch so eine Art, ich denke, es ist vor allen Dingen auch so eine Art, persönliche Bestätigung, praktisch wie bei einer Monarchie. Es ist dann natürlich nicht keine direkte Monarchie, aber es ist halt auch nochmal die Setzung, dass das auch ganz offiziell, also dass er das dann ganz offiziell macht und das Referendum, ich meine, das ist auch noch vorgeschrieben aus der alten Verfassung, aber es ist natürlich auch so ein Versuch, so eine Bestätigung, was ja oft so restpopulistische Bewegungen auch haben, dass die sich natürlich gerne dann auch bestätigen lassen über diese Weise von der Teil der Bevölkerung. Also versucht Erdogan mit vermeintlicher direkter Demokratie seinen Herrschaftsanspruch zu bestätigen und zu zementieren. Gleich geht's weiter mit Informationen zur Referendumspropaganda aus Van und dem politischen Pragmatismus Erdogans. Uns hat auch interessiert, wie dieser Wahlkampf in der Türkei selbst abläuft. Dazu haben wir per Telefon mit einer Person gesprochen, die als Teil einer unabhängigen Delegation nach Nordkurdistan gereist ist, also in den östlichen Teil des türkischen Staatsterritoriums, um an den Feierlichkeiten rund um das Nevros-Fest teilzunehmen. Auch diese Unterhaltung könnt ihr in Kürze bei uns in ganzer Länge anhören. Wir haben nachgefragt, wie der Wahlkampf in den kurdischen Gebieten aussieht. Genau genommen in Van, einer Stadt unweit der iranischen Grenze. In ganz Van, also was ich jetzt sehen konnte, dürfen sowieso keine Plakate gezeigt werden, die für ein Nein votieren würden oder die für ein Nein aufrufen. Es gibt überall nur Plakate für ein Ja. Dann dürfen halt, also egal, wenn auf sozialen Medien, wenn Leute ein Nein mit anderen Leuten teilen wollen oder sich für ein Nein aussprechen, öffentlich oder bei ihrem Facebook-Account oder Twitter, dann werden die auch verfolgt und die kommen in Haft oder was auch immer. Es ist schon, würde ich jetzt mal sagen, das Referendum, es ist eine schwierige Kampagne, dagegen vorzugehen, aber gleichzeitig sagt die Bevölkerung halt auch, es ist im Endeffekt völlig egal, was da passiert, weil wir leben im Ausnahmezustand. Der wurde jetzt nochmal um 3 Monate verlängert. Und da machen sie sowieso schon, was sie wollen. Und das Referendum soll das halt in der Verfassung festschreiben. Aber eigentlich ändert sich an der Situation nicht. Also auch wenn jetzt ein Nein durchgehen würde, wenn das die Präsidialdiktatur abgelehnt werden würde, würde natürlich der Staat trotzdem mit der Repression weitermachen, die er jetzt schon angefangen hat. Wenig überraschend läuft der Wahlkampf durch Repression ziemlich eindeutig. Die Verfolgung des kurdischen Bevölkerungsteils in der Türkei fand seit jeher statt, ist sicherlich sehr viel älter als Erdogans Regierung, spitzt sich aber nicht nur seit dem Putschversuch und der türkischen Militäroffensive in Syrien weiter zu. Doch kommen wir vorerst zum Verhältnis zwischen dem deutschen und dem türkischen Staat. Was bedeutet denn hier die aktuelle, zuweilen ja doch schon feindselige Rhetorik zwischen PolitikerInnen für die tatsächliche Situation? Denken wir zum Beispiel an den nun ein Jahre alten EU-Türkei-Deal, welcher den Interessen der Festung Europa entsprechend die Bewegung Geflüchteter durch die Türkei hindurch stoppen soll. Im Gegenzug für Geld und Visafreiheiten für türkische StaatsbürgerInnen. Doch handelt es sich hierbei um eine Verhandlungsressource, ein Druckmittel des türkischen Staates? Nach Novak eher nicht. Vielmehr erweist sich Erdogan bisher als populistischer Pragmatiker. Weil Erdogan, würde ich sagen, ist ja auch erklärter, also zumindest, also islamischer Antisemit, würde ich schon so sagen. Also gibt es ja auch viele Beispiele. Trotzdem hat er mit Israel mittlerweile wieder einen relativ auf der Staatsebene pragmatischen Umgang, was auch nicht allen Islamisten wahrscheinlich gefällt. Aber ich denke mal, genau das zeigt halt, dass es da auch einen gewissen Pragmatismus gibt, neben diesem ideologischen. Und ich glaube, dass das auch bei Deutschland dann auch wieder eine Rolle spielen wird und dass dann womöglich dann halt auch in diesem Fall Yüksel, dass dann irgendjemand dann wieder ausgeliefert wird, dann doch noch auch vielleicht aus der Gülenbewegung oder sonst so. Also dass es da auch durchaus einen Deal geben könnte. Damit kommen wir zum Thema Repression in Deutschland gegenüber türkisch-oppositionellen Kräften, insbesondere der kurdischen Bewegung. Wobei das auch eine grobe Vereinfachung ist. Schließlich findet in Deutschland die Verfolgung linker Gruppen, wo auch immer sie ihre kulturellen Bezüge hin haben mögen, sicherlich nicht auf Geheiß anderer Staaten statt. Im Falle der kurdischen Freiheitsbewegung findet die Repression schon sehr lange statt, sehr viel länger als die AKP-Regierung. Vielmehr seit im Zuge vom letzten Militärputsch auch viele kurdische Menschen nach Deutschland kamen. Und allen voran findet das durch das PKK-Verbot statt. Zum Beispiel das PKK-Verbot, da war ja Deutschland neben der Türkei also mit an der Spitze damals. Und das ist natürlich nicht einfach, wie das ja auch oft kurzfristig gesagt wird, unter Druck oder einer Erpressung jetzt der Türkei und dass die deutsche Institutionen da irgendwie sich da von den Türken irgendwie erpressen lassen oder so, sondern das ist ein ganz eigenständiges Interesse. Man darf nicht vergessen, ein PKK-Verbot, das ist unter anderem dann entstanden, als es gibt hier viele kurdische Leute, die hier auch Widerstand geleistet haben, die damals auch Autobahnen blockiert hatten, und zu dieser Zeit lief das genau unter diesem Stichwort innere Sicherheit und Kampf gegen Terror. Also da gibt es durchaus eigenständige Interessen, die da weiterhin gemeinsam laufen, und es geht jetzt nicht nur gegen die PKK oder überhaupt gegen die kurdische Bewegung so, wobei die ja ganz viel in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren sich zwar auch verändert hat, die wollen ja gar keinen eigenen Staat mehr und sonst was, trotzdem geht die Verfolgung weiter und wird teilweise auch noch verschärft, also zum Beispiel durch diese Sache mit den Fahnen. Und es ist ja jetzt so, dass im Grunde von den politischen Gefangenen, die es jetzt hier in Deutschland gibt, sind ja über 30, die sind alle überwiegend aus Kurdistan, also die linken politischen Gefangenen aus Kurdistan und türkischen Zusammenhängen, und neben den Kurdistan ist halt gerade dieser Ativ-Prozess, und auch da sieht man das ja ganz deutlich, diese Kooperation, also das ist in München halt gegen 10 Leute, die einer türkischen Exilstruktur angehören, einer kommunistischen, die jetzt von der Bundesanwaltschaft irgendwie einer TKP-ML, also eher traditionellen kommunistischen Partei, die auch eine Guerilla-Organisation in der Türkei noch hat, zugerechnet werden, wobei die Angeklagten sich gar nicht das selber zurechnen, die haben sich nie dazu bekannt. Und das sind auch Leute, die teilweise seit Jahren in Deutschland leben, unter anderem Ärzte und Ärzte, die auch hier einen Lebensmittelpunkt haben, hier auch aktiv waren in migrantischen oder feministischen Organisationen. Und der Prozess läuft jetzt schon über ein Jahr, die sind seit fast 2 Jahren in U-Haft, waren auch in Isolation. Und da ist es zum Beispiel so, dass dieser ganze Prozess nur möglich ist durch die ganz enge Zusammenarbeit, weiterhin zwischen deutschen und türkischen Behörden. wie gesagt, das geht so weit, dass halt diese Dolmetscherprotokolle, die ja dann immer sind, dann in die Türkei geschickt werden zum Überprüfen und dass halt die Generalanwaltschaft oder die Generalpolizei, so heißt die, aus Istanbul hat halt Daten geschickt an die nach München und hat dann stolz vermerkt, dass sie das selber in Deutschland gesammelt haben. Das heißt, das waren Spitzelberichte von türkischen Agenten, die halt in diesen linken Strukturen gespitzelt haben und die dann angeblich gesagt haben, die und die haben da Geld gesammelt, die und die haben das gemacht. Also genau das, was jetzt seit Monaten ja in der Diskussion ist, wo es da darum ging, dass in Moscheen irgendwelche türkischen Leute Spitzel da, und das hat ja so eine kleine Staatsaffäre geführt. In dem Fall ist das überhaupt kein Problem, sondern das wird weiterhin als Beweismaterial genutzt, also wird ein Prozess eingeführt und die Anwälte, die haben ja ganz viele Anwälte, das ist ja ganz, was ein großer Prozess ist, die versuchen halt auch in dieser ganzen Zeit das jetzt so ein bisschen öffentlich zu machen. Und das ist halt trotzdem ganz schwierig, dann auch überhaupt so eine Verbindung herzustellen, weil die haben es auch gefordert, dieser ganze Prozess müsste eigentlich praktisch eingestellt werden, weil er nur auf dieser Kooperation zwischen Türkei und Deutschland besitzt. Und wenn ja angeblich der Türkei das alles so diktatorisch war, dann kann es ja nicht sein, dass ausgerechnet jetzt gegenüber Staatsfeinden, was ja diese Gruppe sind, gegen eben Linksoppositionellen, die eben schon viel länger eben da aktiv waren, auch schon vor Erdogan, dass da auf einmal jetzt angenommen wird, das wäre ein ganz legales Mittel. Und da merkt man einfach an so einem Beispiel, wie da die Zusammenarbeit weitergeht. Und das ist halt immer, das sind natürlich schon Widersprüche, aber das ist so widersprüchlich, wie es ja eigentlich immer zwischen bürgerlichen Staaten gelaufen ist. Also muss man auch in die Geschichte gucken. Wie gesagt, die Frankreichs Deutschland haben sogar 1871 Krieg geführt, wo es die Pariser Kommune kam, haben sie dann schnell alle wieder zusammen kooperiert. Das heißt, die haben natürlich einen gemeinsamen Gegner. Und das sind natürlich jetzt linke Strukturen und das sind kurdische Strukturen, zum Beispiel im Fall der Türkei, und da geht die Zusammenarbeit auch weiter. Und andererseits denke ich auch gerade mit dieser Flüchtlingsfrage, wo ja immer gesagt wird, dass da wäre Deutschland so abhängig. Das war ja im Grunde genau der Hauptsitz ist das deutsche Interesse. Und da ist ja genau, ich meine, man muss ja sehen, historisch gesehen schon vor 100 oder 150 Jahren wurde in deutschen Medien oder Literatur das damalige Osmanische Reich, also die Pforte, genannt. Also das ist ja, dieser Begriff ist ja sehr schillernd und sehr vieldeutig. Das ist ja nicht so einfach, nur jetzt auf einen Begriff runterzubringen, aber genau diese Rolle spielte er ja dann. Also dass er im Grunde das Tor für die Zerfestung Europa zuhalten soll, das kann mir auch gar nicht vorstellen, dass die Türkei, die kann natürlich dafür drohen oder kann auch mal so tun, als wenn sie das nicht mehr macht, aber sie wird sich genau in dieser Rolle bestätigen lassen. Und ich denke mal, genau, solange es da keinen Ersatz gibt, werden die das auch versuchen. Und das wird dann auf so einer pragmatischen Ebene durchaus weiterlaufen, wie es ja jetzt auch, wie gesagt, in Incheon liegt, die ganze Militärzusammenarbeit, NATO-Zusammenarbeit, aber auch diese Justizzusammenarbeit, die läuft ja völlig ungehindert weiter. Das wäre ja eigentlich auch die eigentliche Forderung für so eine außerparlamentarische Linke, dass man sagt, also, dass alle Restriktionen gegenüber jetzt türkischen und kurdischen Exilorganisationen, die ja im Grunde genau das dann immer gesagt haben, was ja jetzt auch teilweise bis in die Mainstream-Presse ist, dass es ein autoritäres oder sogar ein faschistisches Regime, also wäre es erst vorsichtig mit diesem Begriff, aber genau das haben ja das radikale Linke in der Türkei immer gesagt und haben daraus auch ihr Widerstandsrecht abgeleitet. Und wenn man jetzt sagt, okay, dass zumindest dieses Erdogan-Regime, wenn das sogar die offizielle Lesart jetzt ist, ein diktatorisches Regime ist, dann müssten all diese Gruppen natürlich das Widerstandsrecht haben und deswegen dürfte es diese Prozesse nicht mehr geben. Und das wäre eigentlich fast so eine realpolitische Orientierung für linke Gruppen. Und das wird aber viel zu wenig gemacht, dass man eben genau da diese Kampagne verschärft und sagt, wie kann das sein, dass einerseits gesagt wird, hier, das ist fast eine Diktatur, Staatsdiktatur, andererseits genau die Gruppen, die das halt seit Jahrzehnten sagen und auch jetzt seit Jahrzehnten da Widerstand leisten, weiterhin genau deswegen verurteilt ist. So gesehen scheint im deutsch-türkischen Staatenverhältnis nichts anzuhaben, wenn es um Kooperation in der Repression geht. Aber nicht nur was den Spitzelaustausch im Prozess in München angeht, sondern auch bei der Ausweitung des PKK-Verbots durch die Illegalisierung kurdischer Symbole, die der Staat als der PKK nah ansehen. Das betrifft zum Beispiel die Fahnen der YPG und der YPJ. Die Willkür dabei wird deutlich, da diese Symbole als der PKK zugehörig angesehen werden, da sie auf Demonstrationen gesehen worden wären, bei denen auch PKK-Fahnen zu finden gewesen wären. Da mag einem der Gedanke kommen, dass wir zukünftig doch bitte alle Parteifahnen mit auf Pro-PKK-Demos mitnehmen sollten, damit deren Zeigen auch illegal wird und sie im aktuellen Wahljahr nicht die Fußgängerzonen verunstalten können. Aber zurück zum Thema. Auch in Berlin lief ein sogenanntes PKK-Verfahren, das nun mit einer Verurteilung endete. Also was ich sagen kann, ist noch, bevor wir abgereist sind, wurde zum Beispiel gerade noch das Urteil getroffen gegen Ali Hededorn, ein Mensch, der in Berlin in U-Haft sitzt, wegen einem PKK-Verfahren, also sogenannten PKK-Verfahren. Und der wurde ja wirklich verurteilt dann zu 2 Jahren und 4 Monaten wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, also in der PKK. Das heißt, es war schon zu sehen, dass der deutsche Staat und das Gericht immer noch an dieser Idee festhalten will, dass die PKK eine Terrororganisation ist und denen halt nicht, was deren wirklichen Ziele sind. Und was dann halt auch da gerade noch was spannend war, also, dass wir erlebt haben, gerade kurz bevor wir hierher gekommen sind, ist, also nachdem dem Erdogan Merkel als Nazi beschimpft hatte, hat sie halt sofort, dann gab es halt vom Innenministerium dieses Verbot der neuen Symbole, wo jetzt quasi alles verboten ist, was mit der kurdischen Bewegung zu tun hat, mit, also alles, alle Symbole aus Rojava, die Jugendsymbole in Deutschland selber. Und genau, wir hatten dann halt auch nach dem Gerichtsverfahren eine kleine Kundgebung gemacht, wollten zum Innenministerium und natürlich wurden die 3 Leute, die eine JPG-Fahne gehalten haben, festgenommen und gegen die soll jetzt mit einem Verfahren vorgegangen werden. Also die versuchen es direkt umzusetzen, ja. In der Türkei selbst wiederum ist das nichts Neues. Doch auch hier zeigen sich skurrile Auswüchse der Repression, wie uns berichtet wird, wenn Leute, die vor Ort unter staatlicher Repression leiden, die Einreise nach Deutschland verwehrt wird, da sie sich aufgrund der aktuellen politischen Lage eventuell Gefahr aussetzen würden. Dann habe ich gehört, dass 2 Freunde, die eben mein Visum beantragt haben, zum Beispiel gezielt keins bekommen, nach Deutschland zu kommen, weil ihnen der türkische Staat hat Sicherheitsbedenken, sie nach Deutschland zu schicken. Was super lächerliches Argument ist, ne? Also es geht ihnen halt hauptsächlich darum, die Leute nicht ausreisen zu lassen, aber dass das Argument genommen wird, weil die Beziehungen gerade zwischen Deutschland und Türkei so vielleicht ein bisschen schwierig sind, das als Argument zu nehmen, dass es ein Sicherheitsbedenken gibt, dass den Leuten dort etwas passieren könnte, ne? Wenn man sieht, worunter sie hier in der Türkei leben. Schauen wir damit auf die Repression in der Türkei. Dort kam es schon vor dem Putschversuch, aber nochmal intensiver seither, zu gewaltigen Verhaftungswellen. Nicht nur Leute aus dem mit der AKP konkurrierenden Machtlagern wie den Gülen oder kemalistische Kräfte landen im Knast, sondern auch die kurdische Opposition. Die Haftbedingungen sind dabei besonders furchtbar, wie sich an folgenden Beispielen zeigt. Also wir haben jetzt gehört von der IHD, das ist die Menschenrechtsorganisation in Kurdistan, dass Akan Apash, das ist ein Mensch, der aus Van kommt, der zum Beispiel einen Knopf hat, quasi keine Hände, also beide Arme ohne Hände und kann sich somit gar nicht selbstständig bewegen. Also sein Alltag ist total eingeschränkt in allem und er sitzt halt isoliert in einem Gefängnis, wo, also ganz weit weg von seiner Familie in Van, die ihn nicht besuchen können, die ihm auch keine Hilfe anbieten können dadurch. Und das ist zum Beispiel eine Schikane, also wo wir gebeten wurden, das mehr zu verbreiten, dass es halt öffentlich wird, was da passiert, um ihm vielleicht irgendeine Art Haftbeleichterung oder sowas zu ermöglichen. Dann ist halt auch, also gerade in den Frauenknästen in Diyarbakir ist es ziemlich krass, also die sind in einem gemischten Knast, das ist der gleiche, wie damals Sabine Sanchez inhaftiert war. Ein sehr berüchtigter Knast, wo sehr viel gefoltert wurde und immer noch wird. Und die haben halt super krasse Haftbedingungen. Also zum Beispiel, wenn sie einen Gesundheitscheck unterzogen werden, wird das immer von männlichen Ärzten gemacht. Dann müssen sie sich von dem nackt ausziehen. Die wehren sich dagegen. Es gibt jetzt auch gerade Hungerstreiks. Also es gibt einen Knast, wo die seit, ich glaube, 35 Tagen oder 40 Tagen schon im Hungerstreik sind. Am 21. März fand derweil das Nevroz-Fest statt. Dies war Anlass für die Delegationsreise. Das kurdische Kulturfest hat unter den jetzigen Bedingungen der massiven Repression besondere Bedeutung, war aber auch selbst trotzdem von brutaler Repression überschattet. Nevroz ist dieses Jahr eigentlich super wichtig für die kurdische Bewegung, weil es die einzige Möglichkeit ist, sich zusammenzufinden und ihre Stärke zu zeigen. Und es war wieder so, dass jetzt in Van 3 Tage vor dem Nevroz wurden 21 Leute wieder verhaftet und dann einen Tag vorher nochmal ein paar. Und auch am 21. März selber haben wir halt auch realisiert, wie stark die Repression auf die Leute gerichtet ist, die da hingehen wollen. Also vielen Busunternehmen wurde zum Beispiel verboten, Leute zum Festplatz zu bringen. Andere wurden eingeschüchtert davor, also da gab es Hausbesuche, wurde ihnen ein Flyer in die Hand gedrückt und gesagt, so, wir haben euch auf dem Schirm, bitte, ne, ihr wisst schon was, also wenn ihr da hingeht, dann wird das negativste Auswirkungen für euch haben. Und auch dann vor Ort war natürlich eine Wahnsinns-Polizeipräsenz, also und Militär mit Waffen, Wasserwerfern, Panzern, und es gab 3 Sicherheitskontrollen, wo jeweils alles gecheckt wurde, also bei uns auch Ausweise, aber sonst halt die Taschen, die Kleidung, und es wurde verboten, jegliche Fahnen mit reinzubringen, die sich irgendwie mit der kurdischen Freiheitsbewegung, die damit verbunden sind. So, wenn klar rot-gelb-grün war, dann durfte das auch nicht rein. Was das Einzige, was wir dann sehen konnten in der Menschenmenge, waren Fahnen von der HDP, das war das aller Einzige, was erlaubt war dieses Jahr. Ein paar Sachen konnten reingeschmuggelt werden, aber trotzdem war sehr, sehr kontrolliert. Und genau, eine sehr traurige Nachricht ist eben in Ahmed passiert beim Nowruz-Fest. Da wurde ein Student erschossen, während er sich bei den Sicherheitskontrollen befand. Und er hatte ein T-Shirt an, wo Kurdistan drauf stand. Und die Sicherheitskräfte wollten, dass er das auszieht, und er hat sich geweigert. Und sie haben ihn dann entrissen, haben ihn quasi oberkörpernackt aufgezogen und ihn dann von hinten erschossen. Der Staat stellt die Situation so dar, dass es sich bei dem getöteten Studenten Kemal Kurkut um einen Selbstmordattentäter gehandelt hätte, der einen Sprengsatz dabei gehabt hätte und dessen Zündung verbal angekündigt hätte. Es gibt jedoch Bilder von dem Vorgang, die den Hergang seiner Ermordung klar zeigen. Bevor es mit Schilderungen zum Aufbau einer Zwangsregierung in überwiegend kurdisch besiedelten Gebieten seit Herbst letzten Jahres weitergeht, unterbrechen wir das Interview, um euch einen kleinen akustischen Einblick in die Newroz-Feierlichkeiten in Van zu bieten. Die Ausschnitte sind von Evrensel Web TV zusammengestellt worden. Außerdem bitten wir an dieser Stelle um Entschuldigung für die schlechte Tonqualität. Wir brauchen dringend bessere Techniken zur Aufzeichnung von Telefoninterviews. Tipps nehmen wir gerne entgegen. Wir wollten auch wissen, wie es um die Selbstverwaltung in Kurdistan unter den aktuellen Umständen gestellt ist und wie sich die Repression hier äußert. Schließlich organisieren sich die Menschen auch in Nordkurdistan nicht unähnlich denen in Rojava, unabhängig der bestehenden staatlichen Strukturen. Also die haben ja 2015 nach den Juniwahlen in den ganzen kurdischen Regionen und Städten die Selbstverwaltung offiziell ausgerufen. Es ging dann darum, quasi zu sagen, ne, wir machen unabhängig, was die Türkei im Westen quasi macht, haben wir unsere eigenen Systeme, wie wir, also wie diese Co-Chairs hatten, ne, dass immer eine Vertretung von Mann und Frau gab, dass jede Stelle quasi aufgeteilt war, dass sie sich speziell eingesetzt hatten, zum Beispiel für Bildungsangebote auf Kurdisch, also kurdische Sprachangebote, dass es viel Bildung für Frauen gab, dass es auch allgemein viele Orte gab, wo Frauen zusammenkommen konnten, um ihre Bedürfnisse, also für ihre Bedürfnisse zu kämpfen und sich auszutauschen. Es gab ja X-Initiativen, die sich mit ökologischen und ökonomischen Bereichen beschäftigten. Also es war alles so nach Bereichen aufgeteilt. Und das hat alles über Jahre hinweg, also es gab eigentlich diese Selbstverwaltung schon seit 20 Jahren, aber da 2015 wurde sie offiziell ausgerufen. Und das nutzte dann natürlich der Staat, um mit Repression dagegen vorzugehen, und hat dann erstmal in 15 Städten Ausgangssperren verhängt. Ziemlich viele Städte ja auch zerstört. Aber genau, und dann jetzt im Herbst haben sie angefangen, die BürgermeisterInnen festzunehmen. Also erstmal war auch spannend zu hören nochmal, dass gezielt erstmal alle Frauen Bürgermeisterinnen festgenommen wurden und Bezirksvorstände und so, also immer auf die Frauen erst und danach auch der Mann. Und jetzt gibt es in ganz Nordkurdistan keine Gemeinde mehr, die einen eigenen kurdischen Bürgermeister stellt von der lokalen BDP oder eben also der lokale Ableger von der HDP. Die sitzen alle im Gefängnis und ja auch viele Abgeordnete. Und dagegen wurde der Zwangsverwalter eingesetzt. Also das heißt, in allen Kommunen oder Städten in Kurdistan gibt es jetzt diese Zwangsverwaltung, was da vorher an Selbstverwaltung aufgebaut wurde, komplett lief. Also egal, ob es jetzt politische Angebote wie, ja, also egal, ob politische oder kulturelle Angebote, alles, was für die kurdische Bewegung war oder allgemein für die kurdischen Leute hier, wurde halt komplett geschlossen. Und was für mich sehr eindrücklich war, ist halt, dass vor allem gerade alle Frauenzentrum und Organisationen, die sich für Frauen eingesetzt haben, jetzt von, oder Departemente für Frauen, die werden jetzt von Männern geführt. Also diese Trustees, diese Zwangsverwalte sind alles Männer. Und aber das heißt nicht, dass es diese Selbstorganisierung nicht mehr gäbe. Sie ist einfach nicht, also sie haben keine Räumlichkeiten mehr dafür, aber trotzdem geht das natürlich weiter. Die Bevölkerung ist, organisiert sich untereinander. Das ist halt das Problem, dass viele auch jetzt entlassen werden, die halt in den selbstverwalteten Strukturen von der Stadt gearbeitet haben. Die haben ihren Job verloren, dürfen auch wieder in öffentlichen Diensten arbeiten. Und auch Geldflüsse werden natürlich gestoppt, aber die Idee lebt weiter. Das finden wir beeindruckend. Gerade weil die Leute in Kurdistan trotz aller Unterdrückung sich ihren Kampfgeist nicht nehmen lassen. Was, wie uns geschildert wird, sich auch beim diesjährigen Newroz-Fest in Van zeigte. Es wurde sehr viel getanzt, es wurde das Newroz-Feier angezündet, was natürlich das Wichtigste ist. Um 12 Uhr wird dann ein großes Feuer entfacht und das ist halt das Widerstandsfeuer und es geht darum, dass die kurdische Bewegung eben sagt, das ist das Feuer, was in uns brennt und was nie erlischen wird. Also unser Widerstand, unser Kampf ist unbrechbar. Wie wir schon gehört oder manche von euch auch selbst miterlebt haben, wurde Newroz auch in vielen deutschen Städten gefeiert. In Berlin gehen gerade die kurdischen Kulturtage zu Ende, bei denen der neue Tag unter anderem mit politischen und musischen Workshops, Tanz- und Filmvorführungen begrüßt wurde. Trotzdem ist der März für Menschen, die den kurdischen Freiheitskämpfen nahestehen, ein Trauermonat. Daran erinnert zum Beispiel NAFDEM, das Demokratische Gesellschaftszentrum für Kurdinnen in Deutschland, mit einem Artikel bei civaka-assad.org. Das erste der drei besonders tragischen Märzereignisse war demnach das Massaker von Halabdscha am 16. März 1988. Während einer Schlacht im Ersten Golfkrieg befahl das irakische Baath-Regime einen Giftgasanschlag auf die nahe der iranischen Grenze gelegene Stadt und ermordete so etwa 5000 Menschen. Dieses Ereignis liegt zeitlich innerhalb der um die Jahre 1988 und 89 durchgeführten Anfal-Operation, einem Völkermord an KurdInnen, AssyrerInnen, JesidInnen und ChaldäerInnen durch das Baath-Regime im überwiegend kurdisch besiedelten irakischen Territorium. Circa 180.000 Kurdinnen fielen ihr zum Opfer. Im März 1995 dann ermordeten Faschisten einen kurdisch-alevitischen Geistlichen und bei dessen Beerdigung einen Großteil der Trauergemeinde. Ein weiteres Beispiel für die schon im Beitrag angeklungene unerschütterbare Standhaftigkeit der kurdischen Freiheitsbewegung sind die Vorgänge in der in Rojava gelegenen Stadt Kamischlo. Während eines Fußballspiels stimmten viele der staatlichen Sicherheitskräfte, die im Stadion postiert waren, in Provokationen und Übergriffe arabisch-nationalistischer Fans gegen die kurdischen Fans ein. Im weiteren Tagesverlauf ermordeten sie in der gesamten Stadt mindestens 30 Menschen und verletzten Dutzende. In der Folge starteten KurdInnen große klandestine Organisationswellen und bauten damit die Basis für die Revolution von Rojava. Die Autonome Föderation Nordsyrien Rojava wurde wiederum im März, nämlich am 17. des letzten Jahres, von einer Versammlung von kurdischen, assyrischen, arabischen und turkmenischen Delegierten ausgerufen. Und um nun nochmal auf den Anfang unseres Schwerpunktbeitrags zurückzukommen, was heißt nochmal Nein auf Türkisch? Hayır, hayır. Merken. So, jetzt habe ich aber ganz schön viel geredet, deshalb gönne ich uns vor dem Übergang zu unseren beiden kleinen letzten Beiträgen ein kleines Päuschen mit Merle. Ihren Song Vielmehr spielt sie vielleicht auch live bei ihren anstehenden Konzerten. In Berliner Nähe zum Beispiel in Frankfurt-Oder am 8. Mai beim Festival Art an der Grenze. Ich bin das Lachen über meinem Kopf, neben den die Möwenkacke fällt. Breite die Flügel aus und von oben sehe ich einen roten Strich auf der Brücke stehen. Flieg mit mir ein Stück. Ich bin die Ruhe der Oder, die ihre eigenen Wege kennt, die tief und beständig ihr Fluss ist. Ich baue mein Schiff aus der Sehnsucht nach dem Meer und treibe ein Stück. Ich bin die Kraft der Menschen, die hinter mir stehen und spüre noch ihren Atem. Nimm meine Hand und geh weiter ins fremde Land und trag mich ein Stück. Erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Willkommen bei unserer Rubrik Wo herrscht Anarchie, bei der es allmonatlich um die wirren Verbreitungswege der Anarchie im deutschsprachigen Presserummel geht. Wie so oft wollen wir gar nicht lange fackeln. Herrscht bei GC Anarchie? Fragt das Newsportal 20minuten.ch gänzlich unvermittelt. Zum Hintergrund. Kapitän Kim Kellström hat die Mannschaft des Clubs Grasshoppers Zürich verlassen. Allerdings, so heißt es auf der Webseite, ohne Kellström wird die Rückrunde zum Überlebenskampf. Nicht nur finanziell wie in den letzten Jahren, sondern jetzt auch sportlich. Wer führt diese GC-Mannschaft durch diesen Überlebenskampf? Es gibt keine Hierarchie im Team. Zu dem Thema hatte Kellström allerdings bereits dem Tagesanzeiger ein Interview gegeben und dabei gesagt, Hierarchie ist sehr wichtig. Es geht nicht ohne. Nicht in einer Mannschaft, nicht in einer Zeitung. Ich glaube nicht an Anarchie. Wie es aber nun scheint, war sein Weggang das Beste, das dieser Mannschaft passieren konnte. Denn nun weht ein anderer Wind. Und Mittelfeldspieler Mergin Brahimi lässt verlauten, das ist kein Untergang, wir kommen damit klar. Manchmal bietet eben der Abgang sagenhafter Führergestalten den nötigen Freiraum, um zu erkennen, dass Hierarchien wirklich und tatsächlich völlig überflüssig sind. Eine Sache ist aber ganz und gar nicht überflüssig, nämlich das Naturgucken. Ja genau, das Angucken der Natur. Über dieses Thema berichtet das Rhein-Neckar-Portal morgenweb.de. Da herrscht Anarchie. Und weiter heißt es, Rheinland-Pfalz sei bundesweit eines der Länder mit den eifrigsten Meldern auf der Naturgucker-Plattform, sagt Schulemann Meyer. Die 32.000 Mitglieder schauten dabei in ihrem Garten, im Park, in Naturschutzgebieten, wo und wonach sie möchten. Wunderbar! Naturgucker-Anarchie! Darauf hatten wir noch gewartet. Auf eines hatten wir jedoch nicht gewartet, was wir nämlich auf der Website nordbass.de fanden. Dort geht es in einem Interview, Luft anhalten bitte, um eine Polizeiserie. Einer der beiden Hauptdarsteller wird schließlich gefragt, ob er überhaupt andere Polizeiserien schaue. Tramitz antwortet, wenn überhaupt, dann schaue ich eher in die dänische, schwedische oder norwegische Richtung. Und den Ulmen-Tatort, den mag ich, denn dort herrscht ein bisschen Anarchie. Wir wissen ja, wie unsere verehrte Zuhörerinnenschaft über unsere Freundinnen und HelferInnen denkt. Aber der weitere Verlauf des Gesprächs entschädigt dann doch für den bisherigen Schock, wonach es im Tatort Anarchie geben könnte. Nordbass.de fragt, das heißt, Sie hatten auch nie etwas mit der Polizei zu tun? Und die Antwort von Tramitz lautet, es wurde mal in meine alte Schule, ich bin zu dem Zeitpunkt schon auf eine Privatschule gegangen, eingebrochen und ich hatte aus irgendeinem Grund Helmfrieds Ausweis in meinem Mantel, der noch in der Schule hing. Die Polizei hat den natürlich gefunden und gleich bei Helmfried angerufen. Dank Helmfried kam mein Name dann ins Spiel und ich habe einen Anruf von der Polizei bekommen. Ich dachte, mich veräppelt jemand und habe am Telefon nur gesagt, leck mich am Arsch. Na, das ist doch mal eine tolle Antwort, die wir euch gerne weiterempfehlen möchten. Tja, das mit der Bullerei war ja schon schwierig, aber was machen wir denn hiermit? Der Website klimaretter.info liegt, wie der Name schon sagt, das Klima und dessen Wohlergehen am Herzen. Ihr Artikel beginnt allerdings folgendermaßen. Es herrscht Anarchie in der weltweiten Energiewende. Damit will eine Gruppe internationaler Klimaforscher nun Schluss machen. Im Fachmagazin Science hat sie einen Fahrplan vorgelegt, wie schnell sich alle Wirtschaftszweige von fossilen Energien lösen müssen. Schön wäre es, wenn in der Energiewende Anarchie herrschen würde. Leider herrscht da Kapitalismus. Und leider ziemlich unverblümt. Ah, beim Stichwort Klimawandel fällt mir mal wieder die dümmliche Hackfresse ein, mit der sich unsere Kumpelinen auf der anderen Seite des Atlantiks nun rumschlagen müssen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass The Real Donald nach seiner krachenden Niederlage beim Versuch, Obamacare abzubauen, jetzt eine weitere tolle Idee hat. Eine ganz neue Behörde soll her, geführt von Trumps Schwiegersohn, und zwar zur Bekämpfung von Vetternwirtschaft. Ach nee, das war eine andere Behörde. Die sein Schwiegersohn führen soll, wird allein dafür geschaffen, um Bürokratie abzubauen. Und, kleine Anmerkung am Rande, um, Zitat, den Staat wie ein Unternehmen zu führen. Immerhin, schon wieder hat Donald Trump einen Arbeitsplatz geschaffen. Bei aller Kritik müssen wir anerkennen, dass er seine Ankündigungen auch umsetzt. Glücklicherweise tröpfchenweise. Nun neigt sich unsere Sendung auch schon wieder dem Ende zu. Bevor wir uns verabschieden, geben wir euch zum Weiterinformieren und Recherchieren noch unseren Link-Tipp mit auf den Weg. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Diese Frage haben wir uns sicher alle schon mal gestellt. Eine Antwort darauf zu geben, versuchen die Menschen hinter der Berliner Kollektivbetriebe-Vernetzung. Auf ihrer Webseite kollektiv-betriebe.org finden sich neben einer Auflistung zahlreicher Berliner Gemeinschaftsbetriebe auch Hinweise, Tipps und Tricks zur Umsetzung selbstverwalteter Arbeit ohne Chef. Auch geschichtlich gibt's was zu lernen, denn schon um 1830 gab es zuerst in England, später auch anderswo, Kommunen und Kooperativen, die selbstverwaltet lebten und arbeiteten. Die Berliner Kollektivbetriebe-Vernetzung entstand, interessanterweise, aus dem hedonistischen Bedürfnis heraus, zusammen zu feiern. Aus der sogenannten Party der Kollektive wurde dann mehr. Wer außerdem noch mehr über solidarische Lebensweise erfahren will, dem sei hier an dieser Stelle die thematisch passende Gaidao-Sonderausgabe vom letzten Jahr empfohlen. So, zum Schluss dieser Stunde haben wir mal wieder ein paar Ideen zur Selbstaktivierung. Ihr könnt noch schnell nach Zagreb reisen und an der diesjährigen anarchistischen Balkanbuchmesse vom 7. bis 9. April teilnehmen. Die nächste Buchmesse ist dann 2 Wochen später in Mannheim. Es wird sicherlich gern gesehen, wenn ihr ein paar öffentlichkeitswirksame Aktionen im Gepäck habt. Mannheim darf ruhig wissen, dass vom 21. bis 23. April Anarchistinnen in Town sind und auch, was denn in diesen Büchern so steht, die sie sich durchlesen. Zum Ende des Monats könnt ihr dann Auto-Orga-mäßig mal so richtig reinhauen. Eine internationale Konferenz mit dem Titel Selber machen findet im Südflügel des Bethanien am Mariannenplatz bei uns in Berlin ab dem 28. April statt. Sie endet pünktlich zum Beginn der Walpurgisnachtsdemo im Wedding unter dem Motto Organize, selbst organisiert gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung. Start ist um 16 Uhr am Leopoldplatz. Somit sei nur noch auf unseren Blog verwiesen, aradio.blogsport.de. Dort findet ihr jede Menge Links zu den Themen dieses Monatsrückblicks sowie all unsere Beiträge zum Anhören. Und jetzt ab in die Sonne und bis bald. We'll be right back.